zeig mir das Biest. Das ist es, das ist es. Ist es gefährlich? Ach nein, es würde niemandem etwas tun. Ich weiß, es sieht bösartig aus, aber es ist wirklich friedlich und lieb. Es ist mein Freund. Wenn ich es nicht besser wüsste, könnte ich glauben, dass du etwas für dieses Ungeheuer empfindest. Es ist kein Ungeheuer, Gaston. Du bist eins. Sie ist genauso verrückt wie dieser alte Mann. Sie sagt, diese Kreatur sei ihr Freund. Also, ich habe genug wilde Tiere gejagt und ich weiß, was sie anrichten können. Das Biest vergreift sich an euren Kindern. Ja! Es schleicht sich in der Nacht an sie heran. Niemals! Vergesst den alten Mann. Ich sage, tut dem Biest! Ja! Sicher, Bacchus nur sein Tod. Es verfolgt uns in der Nacht. Unsere Kinder will es fressen, wenn sein Appetit entfacht. Es verwüstet unser Städtchen, bittet Einhalt für die Gier. Es wird Zeit für uns zu handeln, Männer. Kommt schon, folget mir! Durch die Nacht, durch den Wald, durch das Dunkel und die Schatten, welch ein Albtraum, ihr Nerv ist dann gespannt. Ein Gebet vor uns steht, schon die Brücke eines Schlosses, und darin ist etwas Schreckliches verbrannt. Ja, ein Biest, ihre Zahn, eine Waffe, mächtige Klauen, Mörderknarren hat das Biest. Hört es brüllen, hört es schreien, doch wir kehren es heim, wenn es tut. Mauser tut! Tut den Biest! Nein, das werde ich nicht zulassen! Versucht doch, uns aufzuhalten! Ach, Papa, es ist rein meine Schuld. Ich muss zurück in das Biest warnen. Ich komme mit dir! Nein! Ich habe dich schon einmal verloren, ich will dich nicht wieder verlieren! Wir werden das Dorf von dem Biest befreien! Wer ist auf meiner Seite? Ich! Nicht der Land, soll mit an! Zeigt mir, dass ihr keine Ängste kennt! Ich schwör auf dich, das Dorf, geh du voran! Nehmt euch an Beute, was ihr findet. Und vergesst nicht, das Biest gehört mir. Wanderhof, Wanderhof.